Prolog. Licht aus. Nochmal von vorne, befiehlt er. Ich will ihn noch einmal sehen. Es beginnt der rituelle Zyklus von Ursache und Wirkung, den er immer wieder aufs Neue zelebrieren lässt, je nachdem, wie die Frontnachrichten auf seine Laune wirken. Mit der Begeisterung des Kindes, das seine Lieblingsgeschichte hört, genießt Hitler zum x-ten Mal das Schauspiel. Am Ende macht der Vorführer wieder Licht im Saal. Er hofft, dass die Vorstellung die tiefe Melancholie des Führers gelindert hat. Der versinkt in Schweigen, starrt auf die leere Leinwand, teilnahmslos gegenüber den Bomben, die Minute für Minute Dutzende von Häusern zerstören, im oberirdischen Berlin. Am 20. Juli 1944 hatte eine ausgewählte Gruppe von Wehrmachtsoffizieren mit der Unterstützung vieler Zivilisten ein Attentat auf Hitler verübt, während dieser sich bei einer Besprechung in seinem Hauptquartier in Rastenburg, etwa 600 Kilometer von Berlin, befand. Das Attentat scheiterte. Hitler bekam nur ein paar Kratzer ab und keines der ranghohen Mitglieder von Partei und Wehrmacht wurde ernsthaft verletzt. Die führenden Köpfe der Revolte, Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, Werner von Haften, Albrecht Rittermerz von Quirnheim und Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, starben noch in derselben Nacht im Allgemeinen Heeresamt in der Berliner Bendlerstraße. Gleichzeitig setzte eine überstürzte Verhaftungswelle ein, bei der nicht nur die verhaftet wurden, die direkt an der Verschwörung beteiligt gewesen waren, sondern ebenso ihre Familien. Mit wütender Rachsucht beschloss Hitler, exemplarische Vergeltung an jenen zu üben, die sich ausgerechnet im kritischsten Moment des Krieges gegen ihn gewandt hatten. Die Prozesse begannen am 7. August im großen Saal des Volksgerichtshofs in Berlin. 8 Angeklagte wurden vorgeführt: Erwin von Witzleben, Erich Höppner, Helmut Stief, Paul von Haase, Robert Bernardis, Friedrich Karl Clausing, Peter Graf Jorg von Wartenburg und Albrecht von Hagen. Ohne weitere Umstände verurteilte Freisler die 8 Angeklagten zum Tod. Von Anfang an war ein Kameramann verpflichtet worden, den 8 Angeklagten mit der Kamera zu folgen. Er filmte ihre nackten Körper, während sie sich umzogen, filmte alle Zeichen von Angst, Würde oder Schrecken, filmte ihre stolzen oder leidenden Blicke, filmte die Narben der Foltern, die sie 2 Wochen lang erduldet hatten, filmte, wie sie den Gang voran stolperten und filmte jeden ihrer Schritte zum Galgen durch den schweren schwarzen Schleier, der sie vom Tod trennte. Im grellen Licht der Scheinwerfer tritt der Henker auf den Verurteilten zu und löst die Handfesseln, lässt ihn auf eine kleine Plattform steigen und legt ihm anschließend die geschmeidige Schlinge aus geflochtenen Klaviersaiten um den Hals. Eine kaum wahrnehmbare Geste gibt das Signal und der Körper des Verurteilten gleitet wie mit einem Ballettschritt sanft hinab ins Leere. Die Kamera fängt gewissenhaft jede Phase des Todeskampfes ein, der mehrere Minuten dauert. Anschließend geht der Henker lächelnd auf den Leichnam zu und reißt ihm mit einem Ruck die Hose herunter. Es folgen noch 7 Hinrichtungen. Der Führer schaut auf die Uhr und ist vergnügt. Das Klingsor-Paradox. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jorge Volpi. Teil 1. Von der Quantenphysik zur Spionage oder Einstein und die Liebe. Als ich von der Verhaftung meines Jugendfreundes Heinrich von Lütz erfuhr, war mir klar, dass meine Stunden gezählt waren. Wie ich ahnte, ließen die Häscher nicht lange auf sich warten. Am 5. September... Ich saß über Berechnungen, die mir Heisenberg ein paar Wochen zuvor aufgetragen hatte, kamen sie. Und ich wurde sofort nach Plötzensee gebracht. 5 Monate musste ich warten, bis ich endlich am 3. Februar 1945 vor dem Volksgerichtshof in der Bellevue-Straße erscheinen musste. An diesem Tag wollte Roland Freisler 5 Gefangene aburteilen. Und dann geschah etwas, das ich, wäre ich nicht selbst Zeuge gewesen, für eine Lüge oder ein Wunder gehalten hätte. Die durchdringende Sirene des Fliegeralarms ertönte. Auf einmal wurde die Luft von einem Tosen erfüllt und mehrere Explosionen folgten, die das Gerichtsgebäude erschütterten. Als sich der Lärm beruhigte, blickten wir auf. Ein schwerer Steinbrocken war auf die Richterbank gefallen. Und daneben lag der gespaltene Schädel Freislers. Nach seinem Tod wurde die Verhandlung wieder und wieder verschoben. Die Bomben der Alliierten verwüsteten die Stadt. Vom März 1945 an wurde ich von einem Gefängnis ins nächste verlegt, bis uns schließlich eine amerikanische Einheit kurz nach der Kapitulation befreite. Im Gegensatz zu den meisten meiner Gefährten und Freunde hatte ich überlebt. Am Nachmittag des 20. Juli 1944 war Hitler durch Glück gerettet worden. Hätte von Stauffenberg auch die zweite Sprengladung geschärft, wäre der Koffer näher beim Führer platziert worden, hätte eine Kettenreaktion stattgefunden. Am Morgen des 3. Februar hatte auch mich das Glück gerettet. Wäre ich an einem anderen Tag abgeurteilt worden, hätte der Bombenangriff nicht genau in dieser Stunde begonnen, wäre der Felsbrocken nur ein paar Zentimeter daneben gefallen, hätte sich Freisler gebückt oder Schutz gesucht. Ich weiß immer noch nicht, bis zu welchem Punkt es möglich ist, eine vernünftige Verbindung zwischen diesen beiden Ereignissen herzustellen. Warum beharre ich dann darauf, so viele Jahre nach jenen Vorfällen Zufälle gegeneinander abzuwägen, die im Prinzip nichts miteinander zu tun haben? Weshalb hänge ich immer noch an den Begriffen Schicksal, Los, Glück? Wenn ich es wage, anscheinend unzusammenhängende Tatsachen wie Hitlers Rettung und die meine in Verbindung zu bringen, dann deshalb, weil die Menschheit nie zuvor aus solcher Nähe die Spielarten des Unheils kennengelernt hat. Ich nehme mir also vor, das Drama des Jahrhunderts zu erzählen. Meines Jahrhunderts. Meine Version davon. Wie der Zufall die Welt regiert hat und wie wir Wissenschaftler vergeblich versucht haben, seine Willkür zu bändigen. Vielleicht ist mein Vorhaben zu ehrgeizig. Verrückt vielleicht. Einerlei. Wenn der Tod sich in einen alltäglichen Besucher verwandelt, wenn man alle Hoffnung verloren hat und nur der Weg zur Auslöschung bleibt, ist es das, was meinen Tagen noch einen Sinn gibt. Erstens, die Bewegungsgesetze der Erzählung. Satz 1. Jede Geschichte wird von einem Links erzählt. Diese Feststellung, die auf den ersten Blick tautologisch erscheint, ist tiefgründiger, als man zunächst annehmen mag. Schon immer waren mir Schriftsteller zuwider, die sich hinter ihren Worten verstecken, so als würde durch ihre Worte nichts von ihnen selbst zum Vorschein kommen, wenn sie uns mit einer Dosis angeblicher Objektivität einschläfern. Bestimmt weise ich nicht als Erster auf diese Falle hin, aber ich möchte diese Falle vermeiden. Korollar 1. Ich erkläre, dass ich der Autor und der Erzähler dieser Geschichte bin. Und wer bin ich? Mein Name ist Gustav Links und ich bin Professor für Mathematik an der Universität Leipzig. Fürchten Sie nicht, dass ich Ihnen nun mein ganzes Leben auftische. Nein, nein, nichts liegt mir ferner. Ich werde nur der Führer sein, der Sie durch dieses Hörspiel geleitet. Eine Art Serenius. Ein alter, tauber Vergil, der sich von diesem Punkt an bereit erklärt, die Schritte seiner Hörer zu lenken. Ich möchte, dass Sie mir vertrauen und deshalb kann ich nicht so tun, als hätte es mich nicht gegeben und ich hätte nicht an den Ereignissen teilgenommen. Satz 2. Jeder Links bietet eine einzige Wahrheit an. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal von Erwin Schrödinger gehört haben. Der gute Erwin war es, der die wissenschaftlichen Grundlagen für eine Theorie der Wirklichkeit gelegt hat, die mir ganz besonders entgegenkommt. Ich bin, was ich sehe. Was heißt das? Jeder Beobachter einerlei, ob er ein Elektron in Bewegung oder ein ganzes Universum betrachtet, ist Teil dessen, was Schrödinger Wellenpaket genannt hat. Die Interaktion zwischen Subjekt und Objekt ergibt eine Vermischung, die uns zu der Schlussfolgerung führt, dass im Leben jeder Kopf eine eigene Welt ist. Korollar 2. Wir haben es mit einer der ältesten aller Behauptungen zu tun. Die Wahrheit ist meine Wahrheit und basta. Die Quantenzustände, die sich durch den Akt der Beobachtung ergeben, sind einzigartig und unveränderlich. Entsprechend etlichen Theorien, die ich hier nicht aufdröseln will. Die Unbestimmtheitsrelation, das Komplementaritätsprinzip, das Ausschließungsprinzip. Es kann niemand behaupten, im Besitz wahrerer Wahrheit zu sein als ich. Wenn ich also in meiner Schilderung Anlass zu zweifeln gebe, so nicht aus eigenem Willen, sondern aufgrund eines physikalischen Gesetzes, dem auch ich gehorchen muss. Ich habe also keine Ursache, um Entschuldigung zu bitten. Satz 3. Jeder links erzählt aus einem bestimmten Grund. Die Dinge entstehen nicht aus dem Nichts. Es steckt was hinter ihnen. Ich weiß, mit dem Universum verhält es sich anders. Zumindest hat es nicht den Anschein, dass wir bald wissen werden, warum es jemandem in den Sinn gekommen sein mag, es zu erschaffen. Aber ich bin nicht verantwortlich für alles Unbestimmte außerhalb meiner Geschichte. Im Unterschied zum Universum, dem höchsten aller Mysterien, werden Bücher immer aus einem bestimmten Grund geschrieben, Filme immer aus einem bestimmten Grund gedreht, Hörspiele immer aus einem bestimmten Grund inszeniert. So erbärmlich dieser auch sein mag. Korollar 3. Ich habe nicht vor, Ihnen hier alle meine Absichten aufzudecken. Auch wenn es sie gegeben haben mag, kann vielleicht nicht einmal ich sie ordnen. Wenn Sie ein wenig Geduld haben, können Sie sie selbst in Erfahrung bringen. Es wird an Ihnen sein, wenn Sie sich denn auf die Herausforderung, oder sagen wir weniger hochtrabend, auf das Spiel einlassen, mir zu sagen, ob ich recht hatte oder nicht. Kriegsverbrechen. Als Oberleutnant Francis P. Bacon, ehemaliger Agent des Office for Strategic Services, OSS, und wissenschaftlicher Berater der amerikanischen Besatzungstruppen in Deutschland, am 15. Oktober 1946 um 15 Uhr in Nürnberg eintraf, erfuhr er mit dem Rest der Welt die Nachricht, dass Reichsmarschall Hermann Göring, der ranghöchste NS-Häftling, den das internationale Militärgericht abgeurteilt hatte, ein paar Stunden bevor Oberfeldwebel John Woods das Urteil Tod durch Erhängen vollstrecken sollte, leblos in seiner Zelle aufgefunden worden war. Gerüchte besagen, Göring habe eine Zyankali-Kapsel geschluckt und durch diese letzte Tat seine Richter und ihr Urteil verhöhnt. Bacon war gerade erst 27 geworden. Aber seit seiner Ankunft in Europa 1943 hatte er sich bemüht, reifer zu erscheinen, stärker, härter. Er war entschlossen, sich mit dem siegreichen Lager zu identifizieren, ohne sich eine Spur von Mitleid mit den Besiegten zu erlauben. Oberleutnant Francis P. Bacon wird angewiesen, sich unverzüglich nach Nürnberg zu begeben. Auftrag: Sämtliche Prozessakten, die mit der wissenschaftlichen Forschung im Dritten Reich in Zusammenhang stehen, auf Abweichungen durchzusehen. Eine Mission, die seiner Qualifikation als Wissenschaftler sehr viel mehr entsprach. Am 30. Juli 1946 hatte im Hauptsaal des Nürnberger Justizpalastes der Prozess gegen 7 deutsche Organisationen begonnen. Gegen das Führerkorps, das Reichskabinett, die Schutzstaffel SS, die Geheime Staatspolizei, Gestapo, den Sicherheitsdienst, SD, die Sturmabteilung, SA und den Generalstab der Wehrmacht. Besonderes Augenmerk ist auf die Aussage eines gewissen Wolfram Sievers zu richten. Sievers war Leiter des Instituts für wehrwissenschaftliche Zweckforschung und Geschäftsführer des Ahnenerbe, der geheimen Forschungsabteilung der SS. Auf Befehl von Himmler sollte mir die SS jüdisch-bolschewistische Schädel schicken, damit mein Labor sie zu Forschungszwecken verwenden konnte. Wissen Sie, woher die SS diese Schädel bekam, Dr. Sievers? Soviel ich weiß, gehörten sie Kriegsgefangenen von der Ostfront. Die Sie aber nicht zu sehen bekamen? Nein, nur die Schädel. Wie sind diese Kriegsgefangenen gestorben? Wissen Sie das, Dr. Sievers? Nun, Nun, ich nehme an, dass Sie extra zu diesem Zweck ermordet wurden. Und was war das Ziel Ihrer Forschungen, Dr. Sievers? An dieser Stelle vermerkt das Protokoll Stammeln und Stottern. Sievers versteigt sich zu einem langen, zusammenhanglosen Monolog über Phrenologie und die körperliche Entwicklung der alten Rassen. Zusammengefasst hatte seine Arbeit darin bestanden, die biologische Minderwertigkeit der Semiten nachzuweisen. Woher kamen die finanziellen Mittel für diese Arbeit, Dr. Sievers? Von der SS. War es üblich, dass die SS derlei Forschungen in Auftrag gab? Ja. Und Sie sagen, die SS habe sie finanziert? Unmittelbar. Unmittelbar, ja. Was meinen Sie mit unmittelbar, Doktor? Die gesamte Forschung. Die gesamte Forschung in Deutschland wurde zuerst vom Reichsforschungsrat geprüft und kontrolliert. Und der Reichsforschungsrat unterstand, wie so viele Abteilungen, Reichsmarschall Hermann Göring. Ja. Danke, Doktor. Das ist alles. Aktenvermerk. Militärischer Nachrichtendienst. Entgegen den Vorschriften fügt Sievers noch drei Sätze hinzu, die auf Anordnung der Richter nach Einspruch der Verteidiger aus dem Protokoll entfernt werden, hier aber mit roter Tinte unterstrichen. Damit das Geld bewilligt wurde, benötigte jedes Projekt die Genehmigung des wissenschaftlichen Beraters des Führers. Ich habe nie erfahren, wer das war, aber es ging das Gerücht, dass es sich um eine prominente Persönlichkeit handelte. Einen Mann, der von Forscherkreisen anerkannt wurde und den Decknamen Klingsor trug. Aktenvermerk. Erneut darauf angesprochen, leugnet Sievers, den Namen Klingsor je ausgesprochen zu haben. Hypothesen. Hypothese 1. Über Bacons Kindheit und Jugend. Heute, den 10. November 1919, geben wir die Geburt unseres Sohnes Francis Parry Bacon bekannt. Exakt um 7 Uhr und 30 Minuten erblickte er im Kreissaal des Krankenhauses von Newark, New Jersey, das Licht der Welt. Die glücklichen Eltern, Charles Dragster Bacon und Rachel Bacon, geborene Richards. Am 10. November 1919 verkündete die New York Times die Nachricht, dass es dem englischen Astrophysiker Sir Arthur Eddington gelungen war, Einsteins Relativitätstheorie experimentell zu untermauern. Einstein war inzwischen 40 Jahre alt und doch erschien sein Name zum ersten Mal in der New York Times. Bereits 15 Jahre waren vergangen seit der Veröffentlichung seines ersten Artikels über die spezielle Relativitätstheorie mit dem Titel »Über die Elektrodynamik bewegter Körper«, in dem die berühmte Formel E gleich mc Quadrat auftauchte. Mein Vater war Besitzer einer Ladenkette, den sogenannten Albany-Läden. Meine Mutter Rachel, die Tochter des Bankiers Raymond Richards aus New Canaan, Connecticut. 1, 2, 3. An einem Juni-Nachmittag beschloss seine Mutter, ihm das Zählen beizubringen. Sie nahm ihn auf den Schoß und offenbarte ihm mit der gleichen teilnahmslosen Stimme, mit der sie ihm Geschichten von Engeln und Ungeheuern erzählte, das Geheimnis der Mathematik, flüsterte ihm jede Ziffer zu, als sei sie eine Station auf dem Kreuzweg oder ein Psalm ihrer Bittgebete. Aber Frank, was machst du denn für Sachen? Das erste Mal entführten Frank die Dämonen der Algebra, als er 5 Jahre alt war. Seine Mutter fand ihn im Keller, ganz steif in der Novemberkälte, den Blick starr auf die Rohrleitungen gerichtet. Ich habe versucht, eine Rechenaufgabe zu lösen und das ist mir gelungen. Als Frank aus der Schule kam, inzwischen war er 8 Jahre alt, traf er seinen Vater dabei an, die Figuren aufzustellen, wobei er über jede mit einem Tuch fuhr, als würde er eine ungehorsame Schwadron inspizieren. Ich werde dir die Regeln erklären und wenn du sie begriffen hast, können wir ein Spielchen wagen. Frank warf seinen Ranzen auf den Boden und ließ sich auf einen Kampf auf Leben und Tod ein. Nach mehreren Stunden entschied sich der Kampf zugunsten des Jüngeren. Es ist schon spät und ich habe Besseres zu tun. Charles Dragster Bacon war nicht dafür geschaffen, die Schande zu ertragen. Ein paar Monate später starb Charles an einem Herzinfarkt. Bis zum Alter von 9 Jahren hatte ihn sein Name nie gestört. Im Gymnasium wurde alles anders. Francis Bacon? Nun, ich vermute, Sie werden ebenfalls ein Genie, Mr. Bacon. Das Schlimmste war, dass er selbst daran glaubte. Frankie, ich sehe es lieber, wenn du die Ingenieurslaufbahn einschlagen würdest. Ja. Und ich bin sicher, dein verstorbener Vater, der hätte das auch gewünscht. Ja, ich werde nicht mehr mit Zahlen jonglieren wie ein Schizophrener mit Worten, sondern zu den Grundbausteinen des Universums vordringen. Materie, Licht, Energie. Leider erfüllte er auch auf diesem Gebiet nicht die Erwartungen seiner Mutter. Offenbar war es ihm unmöglich, sich auf konkrete Probleme zu konzentrieren. Anstatt sich der Elektronik zu widmen, begeisterte sich Bacon für den neuesten, unsichersten und realitätsfernsten Zweig der Physik, das Studium der Atome und die neue Quantentheorie. 1940 schloss ich meine Studien mit einer Arbeit über Positronen an der Universität Princeton mit Auszeichnung ab. Er war 21 Jahre alt und seine Zukunft hätte nicht vielversprechender sein können. Als einen der wenigen Spezialisten auf diesem Gebiet hatten ihn mehrere Bundesstaaten eingeladen, seine Studien an ihren Universitäten weiterzuführen. Ich entschied mich für das Institute for Advanced Study in Princeton. Zu seinen Professoren, um nur die berühmtesten zu nennen, zählten Kurt Gödel, John von Neumann, für den ich dann im Institut arbeitete, sowie Albert Einstein. Hypothese 2 über Einstein und die Liebe. Als Albert Einstein 1933 vor den Nazis flüchtete und sich in den Vereinigten Staaten niederließ, war er bereits eine Art Weltweiser, den sogar die verehrten, die keinen blassen Schimmer von der Physik hatten. Bald machten Anekdoten von seinen Pressekonferenzen die Runde. Und jede seiner ungewöhnlichen Antworten wurde zitiert wie ein Zen-Koan, eine Sufi-Erzählung oder ein Sinnspruch aus dem Talmud. Einmal hatte ein Reporter Einstein gefragt: Professor, Sie haben Theorien entwickelt, die unser Weltbild verändert haben. Das war ein gewaltiger Fortschritt für die Wissenschaft. Sagen Sie, wo haben Sie Ihr Labor? Hier. Dabei zeigte Einstein auf den Füllfederhalter, der aus seiner Jackentasche hervorschaute. Um wissenschaftliche Probleme zu lösen, die sonst nicht behandelt werden konnten, entwickelte Einstein eine Arbeitsweise, oder machte sie zumindest populär, die er Gedankenexperiment nannte. Unter den wichtigsten und umstrittensten Gedankenexperimenten, die Einstein erdacht hatte, war das EPR-Paradoxon, das 1935 veröffentlicht worden war. EPR setzt sich aus den Initialen Einsteins und von Podolsky und Rosen zusammen, zwei Wissenschaftlern, die ebenfalls in Princeton arbeiteten. Als reines Gedankenexperiment, ohne Experimente, die seine Annahme hätte bestätigen können, sollte das EPR-Paradoxon ein für allemal die Quantenphysik widerlegen, die ihm so viel Kopfzerbrechen bereitete, zu deren Entstehen Einstein allerdings selbst beigetragen hatte. Die Quantenmechanik, wie sie vom dänischen Physiker Niels Bohr in der sogenannten Kopenhagener Deutung verfochten wurde, behauptete unter anderem, dass der Zufall nichts Zufälliges an sich hatte, sondern unmittelbar physikalischen Gesetzen gehorchte. Einstein konnte so etwas natürlich nicht akzeptieren. Gott würfelt nicht, hatte Einstein an Max Born geschrieben. Und das EPR-Paradoxon war eine Form, grundlegende Eigenschaften der Quantenmechanik aufzuzeigen, die unannehmbar schienen. Bohr und seine Anhänger beschränkten sich auf die Feststellung, Einstein habe den Verstand verloren. Zurück zu Bacon. Genau wie Einstein gehörte auch Bacon zur Gruppe der Theoretiker. Auch er zog es vor, sich in die friedliche Region der Fantasie zurückzuziehen. So lief er nicht Gefahr, sich die Hände schmutzig zu machen, sich radioaktiv zu verseuchen oder sich Röntgenstrahlungen auszusetzen. Die New York Times, bitte. Als sie mir die Zeitung reichte, fiel mir die stumme Geste des Schmerzes auf, die sich hinter den Zeitungen versteckte. Vielleicht sah er ihr Gesicht nur für eine Sekunde, aber dieser Augenblick genügte, um einen tiefen Eindruck zu hinterlassen. Von diesem Tag an ging ich jeden Sonntag zu dem Kiosk. Er war wie besessen von ihr. Von einer schwarzen Frau. Nie hätte er das für möglich gehalten. Bist du stumm? Wie alt bist du? 17. Würdest du gerne ins Kino gehen? Ich kann nicht. Zwei Monate lang wiederholte sich die gleiche Szene. Bacon kaufte seine New York Times und erzählte ihr von den Filmen, die im Kino um die Ecke liefen, in der Hoffnung, ihr eine Einwilligung abzutrotzen. aber sie schüttelte immer nur den Kopf, als würde sie eine lästige Fliege verscheuchen. Dann, eines Morgens, Bacon hatte schon nicht mehr damit gerechnet, nahm das Mädchen seinen Vorschlag an. Der Film war, wie hätte Bacon es je vergessen können, der erste, den er in Farbe sah. Auch wenn er sich nachher nicht mehr genau an die Handlung erinnern konnte, denn fast die ganze Vorstellung über hatte er aus dem Augenwinkel heimlich das bläuliche Profil seiner Begleiterin betrachtet, so behielt er doch den Namen und die Gesten der Hauptdarstellerin im Gedächtnis und beschloss, seine Freundin Vivian zu nennen. Später verriet sie ihm ihren richtigen Namen, aber er sagte, er würde Vivian vorziehen. Zum ersten Mal küsste er sie auf dem Weg ins Kino und ihre Lippen kamen ihm wie riesige Saugnäpfe vor. Wie den meisten seiner Handlungen lag auch dieser mehr wissenschaftliche Neugier als Liebe zugrunde. Nach ein paar Wochen fügten sie dem dürftigen Repertoire der Treffpunkte einen neuen hinzu. Das kleine Landhaus, das ihm sein Vater als einzige Erbschaft hinterlassen hatte. Aber selbst dort, wo sie sich liebten, sprachen sie nicht mehr als unbedingt nötig. Schließlich akzeptierte er dieses Schweigen als die Basis ihrer Beziehung. Eines Tages dann geschah, was geschehen musste. Bacon war gerade von einer Vorlesung nach Hause gekommen, als er unerwartet Besuch von seiner Mutter bekam. Sie nannte sich inzwischen Rachel Smith. Weshalb machst du mir so eine Schande? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Mama. Ich musste es erst über eine Freundin erfahren, dass mein Sohn, anstatt zu studieren, das Geld seines Vaters mit einer schwarzen Hure durchbringt. Stimmt das? Mama, sie ist keine Prostituierte. Mach mir nichts vor, Frank. Minutenlang stritten sie weiter, bis ihn die Tränen seiner Mutter aufweichten und er ihr versprach, Vivian nicht mehr zu sehen. Natürlich dachte er nicht daran, dieses Versprechen zu halten. Zumindest nicht für alle Zeit. Vivian, ich denke, es ist das Beste, wenn wir fürs Erste nicht mehr gemeinsam spazieren gehen. Vivians Augen füllten sich mit Tränen, aber sie erwiderte nichts. Kein Vorwurf, keine Klage. Sie sagte auch nichts, als Bacon sich in der Woche darauf weigerte, mit ihr ins Kino zu gehen. Und von da an gingen sie überhaupt nicht mehr gemeinsam aus. Wenige Wochen später stellte Bacons Mutter ihm auf einer ihrer Empfänge ein munteres, sommersprossiges Mädchen vor. Aus einer der besten Familien Philadelphias. In den folgenden zwei Wochen stand Vivian mehrmals vergeblich vor Bacons Wohnung. Er saß derweil zum Abendessen bei den Eltern seiner makellosen Verlobten, ohne dass er sie Vivian gegenüber je erwähnt hatte. Verlass mich nicht. Vivian, mit uns, das konnte nicht gut gehen. Tut mir wirklich leid. Warum? Da kann man nichts machen. Aber wenn es doch niemand erfährt. Es gibt etwas, das du nicht weißt. Ich bin verlobt. Sie heißt Elizabeth. Das verstehst du doch. Kannst du mir verzeihen? Hypothese 3. Über von Neumann und die Frauen. Was ist los mit Ihnen, Bacon? Haben Sie ein Problem? Sagen Sie nichts. Ich kann es mir schon denken. An der Universität Princeton hatte Professor von Neumann den Ruf, einer der intelligentesten Menschen der Welt zu sein und einer der schlechtesten Professoren. Sein Vorname Johannes war eine Abwandlung des ursprünglich ungarischen Namens Janosch. In England wurde dann John daraus. Das störte ihn nicht. Als man mir erzählte, in den Vereinigten Staaten seien alkoholische Getränke verboten, hielt ich das erst für einen Scherz. Was für ein Schreck, als ich feststellte, dass es wahrhaftig stimmte. Sie sind wahnsinnig, die Amerikaner. Gott sei Dank haben Sie Ihren Irrtum eingesehen. Wasser? Ich bevorzuge meinen Whisky pur. Also, erzählen Sie, was los ist, Bacon. Da sind doch Frauen im Spiel, nicht wahr? Zwei Frauen. Lieben Sie beide? Ja. Eine ist meine Verlobte, ein nettes, aufgeschlossenes Mädchen. Aber Sie lieben sie nicht? Nein. Dann heiraten Sie die andere. Unmöglich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, Professor. Die andere Frau ist anders. Wir sprechen kaum miteinander. Ein Problem, versteht sich. Ein wahres Problem. Das sind die Fragen, die uns ständig beschäftigen, auch wenn wir es abstreiten. Aber Sie müssen nicht glauben, dass die Mathematik einem da nicht weiterhelfen kann. Deshalb interessiert mich die Spieltheorie so. Oder haben Sie es für eine exzentrische Laune von mir gehalten, dass ich meine Zeit mit Kopf oder Zahl und dem Pokern verbringe? Nein, Bacon, das wirklich Interessante am Spiel ist, dass es genau das Verhalten der Menschen reproduziert. Und es dient vor allem dazu, der Natur dreier sehr verschiedener Bereiche auf die Spur zu kommen: Wirtschaft, Krieg und Liebe. Aus diesen drei Gebieten kristallisiert sich der Kampf, den wir gegeneinander führen. Bei allen dreien treten mindestens zwei Willensbekundungen in Konflikt miteinander. Jeder versucht beim anderen, den größtmöglichen Vorteil herauszuschlagen, ohne selbst ein zu großes Risiko einzugehen. Obwohl ich mich in letzter Zeit mehr mit der wirtschaftlichen Anwendung beschäftigt habe, ist es doch eine gute Übung, Ihren Fall zu untersuchen. Mal sehen. Wir haben drei Spieler, Sie und Ihre beiden Frauen. Ich werde Sie, um nicht indiskret zu sein, A und B nennen. Sie wären dann C. Nun erzählen Sie mir, was jeder der Spieler beabsichtigt. Die erste, die Sie A nennen, ist meine Verlobte. Sie will mich heiraten. Das Mädchen B will ihrerseits nichts weiter, als dass ich mit ihr zusammen bin. Aber das wird nicht mehr möglich sein, wenn ich mich entschließe, A zu heiraten. Und Sie? Was wollen Sie? Ja, ich glaube, ich würde die Angelegenheit gerne so belassen, wie sie ist. Ich fürchte, lieber Freund, Sie setzen auf Unbeweglichkeit, das Gefährlichste, was man in einem solchen Spiel tun kann. Beim Spiel versucht man immer voranzukommen, neue Ziele zu erreichen, nach und nach den Gegner zu besiegen. So handeln Ihre zwei Frauen. Die beiden treiben Sie langsam in die Enge, während Sie nur eine Passivverteidigung üben. Was muss ich tun? Als Ihr Freund muss ich Ihnen sagen, dass Ihre Strategie zur Niederlage führen wird. Früher oder später wird eine von den beiden Sie besiegen. Sie sind kein Spieler, mein Junge. Sie sind nur der Preis. Was soll ich also tun? Tut mir leid, Bacon. Ich bin Mathematiker, kein Psychologe. Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Hypothese 4. Über Einstein und die Liebe. Bacon wusste, dass Einstein seit seiner Berliner Zeit ein passionierter Spaziergänger war. Jeden Tag legte er den Weg zwischen Institut und Wohnung zu Fuß zurück und er ging diesen Weg auch gern in Begleitung. Obwohl Bacon ihm noch nicht vorgestellt worden war, wollte er an ihn herantreten und auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Endlich ging die Tür auf und Einstein trat wirklich heraus. Einstein wandte sich dem Ausgang des Gebäudes zu. Doch Bacon zögerte. Und als er sich aus seinem Versteck löste, war es zu spät. Der Professor war bereits uneinholbar voraus. Fast wie ein Schlafwandler machte sich Bacon auf und folgte Einstein bis zu seiner Wohnung in der Mercer Street. Ohne recht zu wissen, warum, wurde die Verfolgung des Professors für Bacon zur täglichen Routine. Ganz wie seine Berechnung für von Neumann, wie die Telefonanrufe von Elizabeth oder Vivians nächtliche Besuche. Mit der Zeit wurde der Gang zu Nummer 112 Mercer Street für ihn so selbstverständlich wie der 3-Uhr-Tee. Hypothese 5. Über Gödels Satz und die Ehe. Ach, was soll ich sagen, Geld? Geld ist doch nur ein Mittel zum Zweck, eines unter vielen anderen, um glücklich zu werden. Befand sich ihre Seele in Frieden, glänzten Elizabeths Augen wie Oliven. Aber sobald sie einen Kupferton annahmen, konnte Bacon sicher sein, dass es die Ruhe vor einem Sturm war. Ein tolles Mädchen. Sie studiert an der New Yorker Akademie Malerei. Sie ist die einzige Tochter eines reichen Bankiers aus Philadelphia. Als er sich zum ersten Mal in einem französischen Restaurant in der Fifth Avenue traf, wusste Bacon, dass sie einen wichtigen Platz in seinem Leben einnehmen würde. Ach, was soll ich sagen, Geld? Geld ist doch nur ein Mittel zum Zweck, eines unter vielen anderen, um glücklich zu werden. Ja. An jenem Abend schüttete Elizabeth ihm zwischen Hummer und Schokoladenkuchen ihr Herz aus und sagte ihm, was ihrer Ansicht nach ein liberaler Wissenschaftler wie Bacon von einem Mädchen hören wollte. Der Champagner war schuld, dass Bacon der wahre Sinn ihrer Deklamationen entging. Er konzentrierte sich unterdessen darauf zu erraten, welche Form ihre Brüste unter der kirschfarbenen Bluse und der aller Wahrscheinlichkeit nach feinen europäischen Wäsche hatten. Als der Abend seinem Ende entgegenging, wollte Bacon die weltoffene Einstellung seiner neuen Freundin auf die Probe stellen. Und nachdem er sie bei der Hand genommen hatte, versuchte er sie mitten auf der Straße zu küssen. Elizabeth griff ihrerseits zu einem alten Familienrezept, um sich einen Ehemann zu angeln, und versetzte ihm eine so schallende Ohrfeige, dass die Passanten sich umschauten. Ich bitte Sie, Frank, sich wie ein Kavalier zu benehmen. Ja. Darf ich Sie wiedersehen, Elizabeth? Ja. Von da an trafen sie sich mindestens zweimal pro Woche. Für gewöhnlich Samstagmorgen und Sonntagnachmittag. Doch es verging fast ein Monat, bevor das Mädchen es zuließ, dass Bacons lüsterne Lippen den Tresor der ihren berührten. Obwohl er fast dreimal die Woche mit Vivian ins Bett ging, ohne jedes Flirten oder Vorspiel, stürzte er sich begeistert in die Beziehung mit Elizabeth, gerade weil sie es ihm verwehrte, sie zu berühren. Bacon wusste, dass die Gesellschaftsregeln, die sich an die klassische Mechanik anlehnten, unbeugsam waren. Also fügte er sich in das Schicksal, das ihn ereilt hatte, kaufte einen Ring mit einem kleinen blauen Diamanten und schenkte ihn Elizabeth an einem windigen Märzabend 1942 im Mondschein, wie es der romantische Kanon vorschrieb. Elizabeth führte zum ersten Mal entzückt ihre schmale Zunge in Bacons Mund und ließ sie wild kreuz und quer gleiten, als wolle sie nach Jahren ihre Steifheit abschütteln. Dann nahm sie die Hand ihres Verlobten und während sie ihn zum Abschied umarmte, führte sie sie zum pfirsichfarbenen Stoff, der ihre linke Brust bedeckte. Erst als er den glänzenden Satin fühlte, wurde Bacon sich bewusst, dass er gerade einen unentrinnbaren Pakt geschlossen hatte. Elizabeth, ich erwarte dich um 4. Elizabeth, bitte, ich habe dir doch gesagt... Um 4 und sei bitte pünktlich. Ja. Obwohl er in Princeton wohnte, musste er außer an den Wochenenden auch während der Woche nach New York fahren, um wenigstens ein paar Stunden mit ihr zu verbringen. Aber diese Fahrten brachten ihm keinen Zugewinn an Intimität. Wenn wir nun schon so lange gewartet haben, warum nicht bis zur Hochzeitsnacht? Sie zwang ihn einfach zum Hin und Her, als wäre er ein Jojo in den Händen eines autistischen Mädchens. Als Bacon sich weigerte, die dritte Reise in einer Woche zu unternehmen, um sich einen Vortrag über die Gästeliste beim Hochzeitsbankett anzuhören, begann Elizabeth mit den Eifersuchtsanfällen, die von da an ihr Zusammenleben bestimmen sollten. Natürlich rechnete Elizabeth nicht damit, dass er sie hintergehen könnte. Das war für sie undenkbar und lächerlich. Sie wollte einfach nur erreichen, dass ihr Verlobter sich ihren Launen fügte. Schließlich würde sie ja zu seiner Frau werden. Und der Preis für dieses wundervolle Geschenk bestand darin, dass er all ihre seltsamen Wünsche mit Freuden befriedigte. Du hast es mir versprochen. Ja. Du hast mich angelogen. Ja, nein, ich habe es nur nicht gewusst. Was? Was hast du nicht gewusst? Dass Professor Gödel genau an dem Tag, an dem wir nach Philadelphia fahren wollten, eine seiner neuen Arbeiten vorstellt. Ja, und? Elizabeth, ich kann nicht weg, das würde ganz schlecht aussehen. Du hast es mir versprochen. Ja, wir fahren eine Woche später. Ich will aber nicht eine Woche später fahren. Elizabeth, ich kann nicht. Wenn du nicht fährst, ist Schluss mit uns. Dann löse ich die Verlobung. Ja. Es war nicht das erste Mal, dass sie ihm damit drohte, aber diesmal beschloss Bacon nicht, auf sie zu hören. Es war ihm zu wichtig, Gödel kennenzulernen, als wieder einem ihrer vielen Erpressungsversuche nachzugeben. Es war außerdem ein geeigneter Vorwand, um sich für einige Zeit von ihr auszuruhen und ohne sie über seine Zukunft nachzudenken. Professor Gödel war ein unscheinbarer Mann, von Statur eine Zaunlatte. Und seine Erscheinung ließ eher an eine Beutelratte oder eine Spitzmaus denken, als an ein Genie der Logik. Vor 2 Jahren war er an das Institut gekommen. 8 Jahre, nachdem er mit einem einzigen Artikel die Grundlagen der Mathematik ausgehebelt hatte. Zu jeder Omega-widerspruchsfreien rekursiven Klasse Kappa von Formeln gibt es rekursive Klassenzeichen R, sodass weder die Generalisierung von R mittels der Variablen Nü noch die Negation der Generalisierung von R mittels der Variablen Nü zur Folgerungsmenge von Kappa gehört, wobei Nü die freie Variable aus R ist. Zusammengefasst behauptete Gödel, dass in jedem System, in jeder Wissenschaft, jeder Sprache, jeder Idee Aussagen existieren, die wahr sind, aber nicht bewiesen werden können. So sehr man sich auch bemüht, so vollkommen das System auch sein mag, immer werden darin Löcher sein. Immer werden unbeweisbare Leerstellen auftauchen. Und Widersprüche, die alle unsere Gewissheiten zerfressen wie Termiten. Wenn durch Einsteins Relativitätstheorie und die Quantentheorie von Bohr die Physik als eine vollkommen deterministische Wissenschaft in Frage gestellt war und nicht mehr als Kompendium absoluter Aussagen angesehen werden konnte, so hatte Gödel es nun übernommen, die Mathematik auf den Kopf zu stellen. Nichts war mehr sicher in dieser Welt der Regeln, und dank Gödel war das, was wir für wahr halten, ungewisser denn je. Liebst du sie? Nein. Heiratest du sie? Ja. Warum, wenn du sie doch nicht liebst? Stell mir nicht solche Fragen, das ist der Lauf der Dinge, vermute ich. Manches muss man im Leben einfach tun, heiraten, Kinder kriegen, sterben, sie ist hübsch, sie gefällt meiner Mutter, sie ist reich. Sie ist weiß. Das spielt keine Rolle. Du weißt sehr wohl, dass es eine Rolle spielt. Ich habe dich nie getäuscht, Vivien. Du erinnerst dich nicht einmal an meinen richtigen Namen, wie könntest du mich da täuschen? Gödel war im Herbst 33, als er noch an der Universität in Wien arbeitete, zum ersten Mal als Gastprofessor in Princeton. Damals hatte er, was nahe lag, über die Ungenauigkeiten in der Mathematik gelesen und unter den Zuhörern eine schier wahnsinnige Begeisterung ausgelöst. Die Vorlesungen liefen wie geplant, bis Gödel dem Initiator der Veranstaltung, Oswald Veblen, eines Morgens mitteilte, dass er sofort nach Europa zurückkehren müsse und seine Vortragsreihe nicht fortsetzen könne. Etwas später, im Herbst 1934, erfuhr man, dass er sich im Sanatorium Westend außerhalb Wiens einer psychiatrischen Behandlung hatte unterziehen müssen, um sich von einer chronischen Depression heilen zu lassen. 1939, kurz nach dem sogenannten Anschluss Österreichs, verlor Gödel seine Stelle an der Universität Wien und beschloss im Januar 1940, zusammen mit seiner Frau Adele Nemburski, die er kürzlich geheiratet hatte, in die Vereinigten Staaten zu gehen. Bacon setzte sich in eine der letzten Reihen des Hörsaals und erwartete Gödels Ankunft ähnlich erregt, wie er Vivians ersten Besuch erwartet hatte. Als er ihn sah, kam ihm Gödel, der erst 36 war, wesentlich jünger vor als von Neumann und eher wie ein Priester oder Rabbi. Seine Nase ähnelte den Hautwülsten, wie sie auf den Truthahnschnäbeln wachsen, und seine Augen, die hinter dicke Brillengläser gesperrt waren, verrieten nichts von seiner außerordentlichen Intelligenz. Bacon war überzeugt, dass dieser dürre, melancholische Gelehrte sein Genie mit der Gesundheit bezahlte. Genauer gesagt, mit dem Verstand. Eine unerwartete Folge von Gödels Satz war die Unmöglichkeit, Genie von Wahnsinn zu unterscheiden. Geht man davon aus, dass alle Systeme wahre Aussagen enthalten, die nicht bewiesen werden können, so können auch wahre Gedankenabläufe existieren, die sich nicht beweisen lassen. Der Geist ist ebenso unfähig wie die Mathematik, sich vor der Widersprüchlichkeit abzuschotten. Man kann nie mit Sicherheit sagen, ob man verrückt oder bei Verstand ist. Ganz einfach, weil man keinen Bezugspunkt außerhalb des eigenen Gehirns hat. Der Wahnsinnige kann sich nur nach der Logik des Wahnsinns beurteilen und das Genie nur nach der Logik des Genialen. Bacon erkannte Veblen und von Neumann, die in der ersten Reihe saßen. Er sah sich um und dachte, dass wohl nur wenige der vielen Zuhörer imstande waren, die Bedeutung der Worte zu erfassen, die da mit großer Gelassenheit von Kurt Gödels Lippen bröckelten. Gödel las über die sogenannte Kontinuumshypothese, die der Mathematiker Georg Cantor in seiner Mengenlehre entworfen hatte. Offensichtlich taucht diese Frage erst auf, nachdem man die Vorstellung des Abzählens auf die unendlichen Mengen ausgedehnt hat. Gödel hielt verwirrt inne, unfähig zu begreifen, wie es jemandem einfallen konnte, ihn in diesem Gedankengang zu unterbrechen. Von Neumann und die anderen Professoren erhoben sich, und alle Blicke richteten sich auf diese Frau, die da ohne jede Rücksicht in den Hörsaal eingedrungen war. Als Bacon sie am Arm nahm und versuchte, sie rauszuschieben, reagierte sie mit einer Ohrfeige. Dem schallenden Klatschen folgte ein vielstimmiges Oh. Bacon, unfähig, diese Demütigung einzustecken, schlug zurück. Das geht zu weit, Bacon. Du hattest sie bei dir zu Hause. Du hattest diese schwarze Hure bei dir in deiner Wohnung. Ja. Was Bacon deutlich wahrnehmen konnte, bevor er den Saal verließ, war Weblins finsterer Blick, der ihm mitteilte, dass er sowohl seine brillante Karriere als auch seine nicht weniger brillante Zukunft am Institut damit vertan habe. Hypothese 6. Über Bacons Aufbruch nach Deutschland. Ein paar Tage später ging Bacon zum Büro von Direktor Frank Adelot, der versucht hatte, ihn auf allen erdenklichen Wegen zu erreichen. Ohne sich zu erheben, bot ihm der Direktor den Platz vor seinem Schreibtisch an, so als wäre es ein Folterstuhl. Hinter Adelot stand ein großer, stämmiger Mann und musterte ihn. Eine Art Rugbyspieler in grauer Uniform. Entspannen Sie sich, Bacon. Das ist weder ein Gericht noch ein Erschießungskommando. Ich möchte mich entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, dass ein privates Problem... Könnte ich wenigstens Professor Gödel sehen, um mich persönlich bei ihm zu entschuldigen? Leider ist es nicht so einfach. Professor Gödel hatte wieder einen seiner nervösen Rückfälle. Er ist ein ungemein feinfühliger Mann. Ich würde alles tun, um das Geschehene wieder gut zu machen. Es ist eine Schande, Bacon. Ich habe mir noch mal sorgfältig Ihren Lebenslauf angeschaut. Und er wirkt wahrhaftig beeindruckend. Auf der Universität und bei uns haben Sie Ihre Arbeit mit Brillanz und Diskretion absolviert. Zwei Tugenden, die ich bei Wissenschaftlern ganz besonders schätze. Außerdem ist Professor von Neumann für Sie eingetreten. Hat gesagt, Sie seien einer unserer begabtesten Mitarbeiter. Doch das darf uns nicht daran hindern, aufrichtig zu sein, mein Junge. Sie gehören nicht ins Institut. Ihr Verhalten von neulich bestätigt nur diese unzweifelhafte Wahrheit. Ich schwöre Ihnen, wenn Sie mir erlauben... Ich will Ihnen Herrn Bird vorstellen. Herr Bird arbeitet für die Regierung. Sie sollen wissen, mein lieber Bacon, dass es uns ausnehmend freuen würde, wenn Sie mit Herrn Bird zusammenarbeiten. Aber das ist natürlich beileibe kein Befehl. Ich bitte Sie nur, sein Anliegen anzuhören und sich für das Ratsamste zu entscheiden, ohne Druck. Ich glaube, das wäre für alle eine würdige Lösung. Dann stand Adelot auf und drückte Bacon mit gebremstem Elan die Hand. Herr Bird räusperte sich und ging zur Tür. Machen wir einen Spaziergang. Viel Glück, Bacon. Sind Sie schon mal hier gewesen? Ja, einmal. Sie arbeiten also für die Regierung? Stimmt es, dass Professor Einstein die vierte Dimension entdeckt hat? Nein, nicht ganz. In seiner Theorie ist die Zeit die vierte Dimension. Wir Menschen leben in einem vierdimensionalen Universum, der Raumzeit. Und diese Formel, die in den Zeitungen steht, beweist sie die Existenz der Seele? Aber nein. Es bedeutet, dass Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat ist. Ich glaube, es gibt Dinge, die nicht relativ sind. Gut und Böse sind nicht relativ. Ein Verräter zu sein, ist nicht relativ. Jemand zu töten ist nicht relativ. Tausende von Menschen zu ermorden wie Hitler ist nicht relativ. Was Sie da sagen, hat weder etwas mit der Relativitätstheorie noch mit Einstein zu tun. Er spricht in physikalischen, nicht in sozialen Begriffen. Nun, für mich ist das eins. Einstein stellt nur fest, dass für einen sich bewegenden Beobachter die Bewegung relativ ist und dass der einzige Bezugspunkt das Licht ist, dessen Geschwindigkeit konstant bleibt, egal von wo man es beobachtet. Moralische Erwägungen haben nichts mit diesen Tatsachen zu tun, Herr Bird. Und halten Sie das wirklich für eine wichtige Entdeckung? Ja, selbstverständlich. Verzeihen Sie, wenn ich hartnäckig bleibe, aber ich glaube das nicht. Wenn dem so wäre, würden wir es alle merken. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine vierte Dimension gibt, denn ich habe sie nie gesehen. Und ebenso wenig glaube ich an die Atome und all das Zeug. Sagen Sie mir doch bitte, weshalb Sie Tag für Tag Professor Einstein folgen. Leugnen ist sinnlos. Sie sind Professor Einstein gefolgt und wir Ihnen. Sie werden es mir nicht glauben. Lassen Sie mich das entscheiden. Eines Tages wollte ich ihn auf seinem Heimweg ansprechen und habe es nicht gewagt. Also beschränkte ich mich darauf, ihm in einiger Entfernung zu folgen. Ihm in einiger Entfernung zu folgen? Ja. Und dann beschlossen Sie, das jeden Tag zu tun? So ist es. Es war ein Scherz, ich wollte niemals... Wir leben in harten Zeiten, Doktor. Sie wissen, die Nazis hassen Professor Einstein und nicht nur Sie. Es gibt viele Verrückte auf der Welt. Die Vereinigten Staaten sind seine neue Heimat und die Vereinigten Staaten haben sich um die Sicherheit ihrer Bürger zu kümmern. Umso mehr, als es sich um die Sicherheit von Professor Einstein handelt. Meinen Sie nicht? Sind Sie Polizist? Sie sollen tatsächlich ein guter Physiker sein. Hervorragende Noten, hervorragendes Betragen. Nun gut, mit Ausnahme Ihrer Frauen Probleme, obwohl mich das ja nichts angeht. Gerade deshalb waren wir einverstanden, den Vorschlag der Professorin Adelot und von Neumann Sie betreffend zu unterstützen. Wir halten Sie für die geeignete Person für einen heiklen Auftrag, der uns große Sorgen macht. Was kann ich schon tun? Viel, Doktor. Sie sind jung, ein fähiger Wissenschaftler, Sie lieben die Gefahr, Sie sprechen fließend Deutsch. Und nicht zuletzt stehen Sie auf einmal ohne Anstellung und ohne Bindungen da. Wir halten Sie für die geeignete Person. Geeignet? Wofür? Um mit uns zusammenzuarbeiten. Ein Forschungsprojekt, wenn Sie es lieber so nennen wollen. Sie lieben doch Ihr Vaterland, nicht wahr? Selbstverständlich. Nun, dann ist es an der Zeit, etwas dafür zu tun. Wir befinden uns im Krieg, Doktor. Vergessen Sie das nicht. Ich nehme an, ich kann mich nicht weigern. Sie verdanken diesem Land viel und nun ist endlich die Stunde gekommen, in der Sie ihm ein wenig von dem zurückgeben können, was es Ihnen gegeben hat. Das ist doch nur gerecht. Ich möchte es mir überlegen. Es tut mir leid, Dr. Bacon. Aber dafür ist nun keine Zeit mehr. Sie müssen uns vertrauen, wie Ihr Land Ihnen vertraut. Das Klingsor-Paradox. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jorge Volpi. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Teil 1. Von der Quantenphysik zur Spionage. Oder Einstein und die Liebe. Es sprachen Gustav Links, Ernst Jacobi. Francis P. Bacon, Florian von Manteuffel. John von Neumann, Hermann Lause. Vivian, Camilla Rentschke. Elizabeth, Isabella Archan. Adelet, Matthias Bonnier. Bird, Peter Gawaida. Einstein, Ernst August Schäppmann. Kurt Gödel, Leopold von Verschür. Prolog, Hans-Peter Hallwachs. Sprecher, Rainer Hagedorn und Lutz Günnermeier. Und viele andere. Technische Realisation, Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz, Ulrike Weck und Ariane Skupsch. Hörspielbearbeitung und Regie, Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2002. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.